Kundgabe 4418. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.08.1948. Gottes Fürsorge um seine Diener. Der euch in seinen Dienst genommen hat, der bestimmt auch eure Wege. Und seiner Führung dürfet ihr euch unbedenklich anvertrauen. Und darum brauchet ihr euch auch keinerlei Sorgen zu machen über eure Zukunft. Ihr brauchet keine Pläne zu machen und keine Vorkehrungen zu treffen, die euer irdisches Leben angehen, sondern ihr könnet euch immer auf die Hilfe dessen verlassen, dem ihr dienen wollet. Ein Versorgen von eurer Seite ist völlig überflüssig, denn ihr wisset nicht, was kommt. Er aber weiß es, und er fügt alles gut und richtig. Und so wird er auch euch zur rechten Zeit eure Mission zuweisen und dafür Sorge tragen, dass ihr irdisch abkömmlich seid, dass alles so weit geregelt ist, dass ihr euch ganz der geistigen Arbeit widmen könnet, so es nötig ist. Er wird euch die Menschen zur Seite stellen, die euch Unterstützung gewähren, in jeder Weise. Er wird euch die Wege führen, die ihr gehen sollet und wo eure Hilfe benötigt wird. Denn all euer Wollen, Denken und Handeln steht dann unter seiner Leitung, weil ihr bereit seid, euren Willen hinzugeben und er also schon in euch wirken kann. Darum verlasset euch ganz und gar auf seine Führung und ihr werdet keinen Irrweg wandeln. Amen.